Sonst nichts als dich und deine Liebe auf der Welt. Ich darf dich nicht verlieren. Du bist wie das Sonnenlicht, das in mein Schattendasein fällt. Ich darf dich nicht verlieren. Tage, sie gehen, nur eins bleibt bestehen, das große Glück. Drum käm aus der Ferne ich immer so gerne zu dir zurück. Ich habe sonst nichts als dich und deine Liebe auf der Welt. Ich darf dich nicht verlieren. Sonst nichts als dich und deine Liebe auf der Welt. Ich darf dich nicht verlieren. Du bist wie das Sonnenlicht, das in mein Schattendasein fällt. Ich darf dich nicht verlieren. Sie gehen, nur eins bleibt bestehen, das große Glück. Drum geht aus der Ferne ich immer so gerne zu dir zurück. Ich habe sonst nichts als dich und deine Liebe auf der Welt. Ich darf dich nicht verlieren.